Es ist der 10. Juni 2011, gut einen Monat nach Amtsantritt der grün-roten Landesregierung in Baden-Württemberg. Noch wenige Tage zuvor war dieser Regierung und Ministerpräsident Winfried Kretschmann ein kalter Wind aus der baden-württembergischen Wirtschaft entgegengeweht, weil Kretschmann in einem Interview den Satz »Weniger Autos sind besser als mehr« geäußert hatte. Aber jetzt hat sich Kretschmann in die Höhle des Löwen gewagt zur Tagung der baden-württembergischen Metallarbeitgeber und mit wenigen Worten gelingt es ihm, das Eis zu brechen. Es war Ihnen wichtig, dass ich heute zu Ihnen spreche. Deswegen habe ich im Ministerpräsidentenkonferenz und im Gespräch mit der Bundeskanzlerin vorzeitig verlassen. Weil es war mir auch wichtig. Kretschmann weiß zum einen, dass man in Baden-Württemberg keine Politik gegen die Wirtschaft machen kann. Und er weiß zum anderen, dass gerade eine grüne Politik mit intelligenter Mobilität und Energiewende nur mit Unternehmen wie Daimler und Bosch gelingen wird. Und er signalisiert, lassen Sie uns miteinander reden. Die Reaktion von Metallverbandschef Rainer Dulger. Der Herr Kretschmann hat da eine anspruchsvolle Aufgabe übernommen. Ich traue ihm viel zu. Wir reichen ihm die Hand zur Zusammenarbeit. Wir gehen an dieses Thema neue Landesregierung in Baden-Württemberg als Industrie völlig unvoreingenommen dran. Mir persönlich ist der Herr Kretschmann sehr sympathisch. Er ist ein integrer Mann. Ganz anders die Reaktionen auf den Ministerpräsidenten bei einer Veranstaltung des Beamtenbundes vor einigen Tagen. Die Landesregierung hatte zur Sanierung des aktuellen Haushalts 130 Millionen bei den Landesdienern eingespart und Kretschmann hatte trotz heftiger Proteste daran festgehalten, dass die Beamten auch künftig bei der strukturellen Haushaltssanierung mithelfen müssen. Auf Einladung von Beamtenbundchef Volker Stich war Kretschmann in die Stuttgarter Liederhalle gekommen und ihm schlug blanke Wut entgegen. Wir haben alle Verständnis für den tief sitzenden Protest. Ich verstehe Sie alle bis ins Mark. Wir sollten nur im Laufe dieser nächsten anderthalb Stunden den Rednern, allen voran dem Ministerpräsidenten, den Raum geben. Mit Trillerpfeifen und Vuvuzelas begrüßten die Landesdiener ihren obersten Dienstherrn so, dass sich der Beamtenbund einige Tage später gezwungen sah, sich bei Kretschmann zu entschuldigen. Kretschmann, der Landesvater, der die Menschen für sich einnimmt, auf der einen Seite, Kretschmann, der Buhmann, auf der anderen Seite. Auch für den ersten grünen Ministerpräsidenten kamen nach dem Zauber des Anfangs die Mühen der Ebene. Ein Jahr nach der Landtagswahl ist zu erkennen, dass Regieren lange nicht so einfach ist, wie zunächst gedacht. Zumal mit einer Koalition, in der beide Seiten etwa gleich stark sind, in der folglich viele Kompromisse zum Alltag gehören. Und zumal in einer Zeit, in der es in Baden-Württemberg ein strukturelles Haushaltsdefizit von mehr als 2 Milliarden Euro gibt, in der eine neue Regierung also zunächst nicht ans Gestalten, sondern ans Sparen denken muss. Ministerpräsident Winfried Kretschmann zieht aber insgesamt eine positive Bilanz. Zufrieden. Gutes Arbeitsklima. Wir haben sowohl auf Bundesebene als auch im Land wichtige, markante Punkte gesetzt in vielen Bereichen. Aus dem Koalitionsvertrag Umsetzung vorgenommen. Ich bin zufrieden. Rückblick. Nach 56 Jahren CDU-Herrschaft im Lande und davon 15 Monate mit Ministerpräsident Stefan Mappus hatte sich vor einem Jahr gezeigt, dass es selbst dem strukturkonservativen Baden-Württemberg an der Zeit für einen politischen Wechsel war. Dass es grün-rot und nicht rot-grün oder schwarz-grün wurde, lag vor allem an den handelnden Personen. Der grüne Kretschmann war auch für eine breite bürgerliche Klientel wählbar, während der junge SPD-Spitzenkandidat Nils Schmid neben ihm fast unscheinbar wirkte. Und Schwarz-Grün war mit CDU-Mann Stefan Mappus, der erst wenige Monate zuvor eine Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke durchgesetzt hatte, nicht denkbar. Einen zusätzlichen und nicht unerheblichen Schub erhielten die Grünen durch das Atomunglück von Fukushima. Also wurde es grün-rot und dem neuen Ministerpräsidenten gelang es innerhalb weniger Wochen, in die Rolle des Landesvaters zu wachsen, die in der Zeit seiner beiden Amtsvorgänger Mappus und Oettinger verwaist geblieben war. Winfried Kretschmann. Ich finde, man muss nicht immer Noten verteilen. Es sind einfach zufrieden, das ist doch einfach großartig, finde ich. Die Regierung zufrieden ist selber mit ihrer Arbeit und weite Teile der Bevölkerung, auch wie ich Umfragen entnehme. Bei den Menschen im Land kommt Kretschmann an, weil er sich nicht verstellt und weil er in seinem Auftreten in mancher Hinsicht ein Gegenentwurf zu dem klassischen Bild des Politikers ist, so der Politologe Hans-Georg Wehling. Hier in Baden-Württemberg wirkt er sehr authentisch als einer von uns, der unsere Sprache spricht Und genau das, dass er eben sehr stark mit schwäbischem Akzent spricht und dass er sehr lange auch nachdenkt, um Formulierungen ringt. Kretschmann ist ein tiefgläubiger Katholik. Er versucht, jede politische Entscheidung an den eigenen Grundsätzen zu messen. Wenige Tage nach seiner Wahl erklärte er: Meiner Ansicht nach ist der Mensch nicht für das Glück gemacht, sondern zur Freiheit berufen. Ja? Politik macht Sinn. Ja? Da geht es um Sinn und um Gestaltung und nicht um Glück. Streben nach Glück, das gehört zur Politik, das steht in der amerikanischen Verfassung. Aber Glücksversprechungen mache ich sicher niemals. Dieser hohe Anspruch an sich selbst bringt Kretschmann bei den Bürgern, aber auch bei den Kollegen Pluspunkte. Manchmal auch an Orten, wo man es kaum erwartet hätte. Nachdem sich sein bayerischer Amtskollege Horst Seehofer zunächst in einigen Interviews kritisch über den neuen Kollegen aus Baden-Württemberg geäußert hatte, überzeugte der Grüne aus Stuttgart den CSU-Mann aus München bei ihrem ersten Treffen, Hans-Georg Wehling. Ich denke nur daran, wie er eben sich mit Horst Seehofer, dem bayerischen Ministerpräsidenten, verständigt hat. Seehofer hat ja die Formulierung gebraucht, Ministerpräsident Kretschmann hat nicht für Bayern gesprochen, aber er hat so gesprochen, als ob er für Bayern sprechen würde. Und das ist ein ganz großes Kompliment für Kretschmann, dass er eben kommunikativ das richtig macht. Die andere Seite ist, dass Winfried Kretschmann mit seiner Direktheit nicht immer kompatibel zum hergebrachten Politikbetrieb ist. Vor einer Woche zum Beispiel wurde er von einem Journalisten gefragt, ob denn schon vorhersehbar sei, wie hoch die Neuverschuldung des Landes im Jahr 2013 sein werde. Jeder andere Politiker hätte wohl lieber die Zunge verschluckt, als eine konkrete Zahl zu nennen, denn ist eine solche Zahl erstmal im Raum, wird sich die Opposition darauf stürzen. Winfried Kretschmann aber antwortete: Ah, jedenfalls mal unter 2 Milliarden, aber mit Sicherheit auch über 1 Milliarde oder über 1,5. Mit dieser Aufrichtigkeit treibt Winfried Kretschmann seine Berater oftmals in die Verzweiflung. Bei den Menschen im Land allerdings kommt der Grüne damit an. Deutlich besser als sein Stellvertreter, SPD-Finanz- und Wirtschaftsminister Nils Schmidt, der neben dem Ministerpräsidenten oft blass wirke, so der Politologe Wehling. Nils Schmidt weiß sehr wohl, dass Winfried Kretschmann ihn in den Schatten stellt, aber er stellt ja alle in den Schatten und damit kann Nils Schmidt nie auf gleiche Augenhöhe kommen mit Kretschmann, hängt mit vielem zusammen, mit seiner Jugendlichkeit, mit seiner doch auch eher zu jungen Erscheinungen und hellen Stimme, da kann Kretschmann einfach ihn immer in den Schatten stellen. Und das bleibt nicht ohne Folgen, auch wenn man sich inhaltlich durchaus versteht und menschlich auf einer Wellenlinie ist. Zumal bei Lichte betrachtet die Startbedingungen für Grün-Rot vor einem Jahr nicht besonders gut waren. Beim großen Thema Stuttgart 21 hatten die Partner radikal unterschiedliche Positionen. Die Grünen waren dagegen, die SPD dafür. Und der Dissens warf einen Schatten auf das gesamte Handeln der Koalition in den ersten Monaten. Es war eine Bombe unterm Bett des jungen grün-roten Paares, so Hans-Georg Wehling. Wenn man mit solchen Belastungen eine Ehe eingeht, wird es schwierig. Und da sind sie ganz gut mit fertig geworden. Auch dank der Idee mit dem Volksentscheid, der von der SPD ja ursprünglich kam. Damit war das Thema gegessen und damit war die Möglichkeit gegeben, jetzt mal sich mit etwas anderem zu beschäftigen als mit dem Thema Stuttgart 21. Während dieser eine Geburtsfehler der Koalition, also mit der Volksabstimmung über den Bahnhof, am 27. November 2011 geheilt wurde, blieb ein anderes Spannungsfeld bestehen. SPD und Grüne in Baden-Württemberg stehen sich lange nicht so nahe wie anderswo. Noch vor 2 Jahren galt Schwarz-Grün als weit naheliegender als Grün-Rot oder Rot-Grün. Möglich wurde die Koalition vor allem, weil sich Winfried Kretschmann und sein SPD-Stellvertreter Schmidt persönlich gut verstehen. Und so fällt auch Schmidts Bilanz nach einem Jahr trotz aller Schwierigkeiten positiv und zuversichtlich aus. Ich bin zufrieden. Wir haben markante Punkte aus unserem Koalitionsvertrag in den 51 Wochen umgesetzt. Und wir wollen dieses gute Arbeitsklima mindestens noch weitere 4 Jahre fortsetzen. Ein zentrales Thema für Grün-Rot war bereits während der Auseinandersetzung um Stuttgart 21 die Energiewende. Während Umweltminister Franz Untersteller von den Grünen weitgehend lautlos die Weichen dafür stellte, dass künftig mehr Windräder in Baden-Württemberg stehen, dass die Netz- und Speicherkapazitäten besser werden, dass es auch nach dem Abschalten der beiden Atomkraftwerke Neckarwestheim 1 und Philippsburg 1 genug Strom gibt, sorgte Ministerpräsident Kretschmann bei Bosch, Porsche und Daimler für gute Stimmung und dafür, dass nun alle von intelligenter, ressourcenschonender und nachhaltiger Mobilität sprechen. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG. Wir haben ohne Zweifel eine konstruktive Zusammenarbeit und es gibt sicher viele Felder, wo wir genau die gleichen Interessen haben. Dazu der Politikwissenschaftler Hans-Georg Wehling. Das ist ja die eigentliche Rechtfertigung für die gegenwärtige Koalition, dass sie eben Ökologie und Ökonomie unter einen Hut bringen will. Jede Regierung, die antritt, braucht eine Rechtfertigung, warum sie gerade regiert. Und die Energiewende zu realisieren, das ist die eigentliche Rechtfertigung der gegenwärtigen Koalition. Und da werden sie auch also forciert rangehen. Das Politikfeld, bei dem die Menschen den Wechsel am stärksten bemerken sollten, wie es Winfried Kretschmann bei seinem Amtsantritt formulierte, war aber die Bildungspolitik. Grün-Rot, insbesondere die SPD-Kultusministerin Gabriele Warminski-Leithäuser, wollten die Schullandschaft im Südwesten weitgehend umkrempeln. Erstens sollen landesweit sogenannte Gemeinschaftsschulen eingeführt werden, in denen die Schüler von der 1. bis zur 10. Klasse gemeinsam unterrichtet werden. Zweitens soll die bis dahin verbindliche Grundschulempfehlung abgeschafft werden und drittens sollen zunächst 22 Gymnasien landesweit wieder G9, also das Abitur, nach der 13. Klasse eingeführt werden. Kultusministerin Warminski-Leithäuser. Wir haben es tatsächlich dank Unterstützung eines wirklich sehr kompetenten Hauses geschafft, alle Vorhaben auf den Weg zu bringen. Und das heißt, wir können mit G9 starten, wir können mit der Gemeinschaftsschule starten. Womit ich persönlich nicht zufrieden bin, ist, dass ich im Augenblick noch sehr viel Kritik ernte. Das Echo auf die Arbeit der Kultusministerin ist tatsächlich verheerend. Zwar leistete sie bei der Einführung der Gemeinschaftsschule, die bereits zum nächsten Schuljahr an den Start gehen soll, unbestritten viel Arbeit, aber sie machte auch viele Fehler. So der Politologe Wehling. Sie hatte von Anfang an Schwierigkeiten mit dem Ministerium. Sie hat im Grunde alle Ministerialbeamten als Feinde wahrgenommen, mit denen man nicht kooperiert, sondern die man irgendwie ausschalten muss. Und das ist ein falscher Ansatz. Sie hatte dann Kommunikationsprobleme, auch im Umgang eben mit der Öffentlichkeit, ihre Vorstellungen rüberzubringen. Katastrophal war ihr Auftritt im Landtag, als es darum ging, ihren Etat zu verteidigen. Natürlich stürzte sich auch die Opposition auf die Kultusministerin, warf sie doch einerseits alles über Bord, was in der CDU-Schulpolitik in Baden-Württemberg über Jahrzehnte heilig gewesen war, und zeigte sie andererseits eine offene Flanke. Peter Haug, CDU-Fraktionschef, Oppositionsführer. Also entscheidend ist, dass die Landesregierung zwei gravierende Fehler begeht. Erstens, sie schafft teure Parallelsysteme, einerseits mit der Einheitsschule und zum Zweiten mit G8 und G9. Und das Zweite ist, mit dem Parallelsystem Einheitsschule geht sie einen Weg, der die Differenzierung der Schüler, der Kinder und Jugendlichen nicht gerecht wird. Und ein Weg, der vor allen Dingen zu einer Niveauabsenkung auch der Abschlüsse führt. In anderen Politikbereichen läuft es unter Grün-Rot recht gut. Unter grüner Ägide sind das Umweltministerium, das Ministerium für Hochschule und Kultur, bei der SPD sind es Justiz- und Innenministerium. Innenminister Reinhard Gall hat mit seiner umsichtigen Art bei der schwierigen Räumung des Schlossgartens von Stuttgart 21 Gegnern auf sich aufmerksam gemacht und vor einigen Wochen einen weitgehenden Vorschlag für eine Polizeireform vorgelegt. Doch neben den Sachthemen hat sich die grün-rote Koalition in Baden-Württemberg ein weiteres übergeordnetes Ziel gesetzt, einen neuen Politikstil, den die Koalitionäre Politik des Gehörtwerdens nennen. Die neue Regierung will sich den Menschen und den gesellschaftlichen Gruppen gegenüber gesprächsbereit zeigen. Barbara Bosch, Oberbürgermeisterin von Reutlingen und Präsidentin des Baden-Württembergischen Städtetags. Wir können ja nach einem Jahr attestieren, dass sie dieser Politik nachkommt, dass sie sich große Mühe gibt, und ich meine dies nicht im Zeugnisdeutsch, sondern aufrichtig auch positiv, große Mühe gibt, mit uns immer wieder in das Gespräch zu kommen, das Gespräch zu suchen, sich auch Zeit zu nehmen. Das gilt für den Ministerpräsidenten, das gilt aber auch für die Minister, die wir oftmals kontaktieren, und wir erleben auch, dass unsere Hinweise ernst genommen werden und Eingang finden auch in politische Entscheidungen. Das gilt nicht nur für den Städtetag und die anderen kommunalen Spitzenverbände, sondern für viele gesellschaftliche Gruppen. Von der Wirtschaft zu den Sozialverbänden, von den alemannischen Narren über die Gegner des geplanten Nationalparks im Nordschwarzwald, von den Windkraft bis hin zu den Stuttgart 21 Gegnern. Dort allerdings zeigt sich, dass das Gehörtwerden auch seine Grenzen hat. Seit der Volksabstimmung lässt die Landesregierung keinen Zweifel mehr daran, dass Stuttgart 21 kommen wird, auch wenn die Bahnhofsgegner die Grünen mittlerweile als Verräter bezeichnen. Hans-Georg Wehling. Kretschmann hat es, glaube ich, gut auf einen Punkt gebracht, indem er sagte, gehört werden ist nicht erhört werden. Man hört sich die Argumente an und ist bereit, seine eigene Stellungnahme zu korrigieren, wenn man überzeugt ist. Aber wenn man nicht davon überzeugt ist, wenn man allzu sehr Klientel- und Interessenpolitik wahrnimmt auf der anderen Seite, dann kann man auch auf stur schalten. So verhält sich Kretschmann. Eine zweite Überschrift, die sich die neue Koalition in Baden-Württemberg gegeben hat, heißt Politik auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe einerseits mit dem Bürger, Augenhöhe aber auch zwischen den beiden Koalitionspartnern, die mit annähernd gleich vielen Abgeordneten in den Landtag eingezogen sind. Diese Art der Koalition ist zumindest in Baden-Württemberg ungewohnt, da Meinungsverschiedenheiten zwischen Grün und Rot häufig in aller Offenheit ausgetragen werden. Exponent für diese neue koalitionsinterne Streitkultur ist SPD-Fraktionschef Klaus Schmiel. Er ist einerseits ein blendender Debattenredner, der auch den Grünen oft den Rücken frei hält, andererseits aber ein Sozialdemokrat alter Schule und Bauchpolitiker, der zu gefährlichen Querschüssen auch gegen die Grünen neigt. Wie beim Thema Stuttgart 21, wo er mit seinen Bekenntnissen zum tiefergelegten Bahnhof den Grünen oft genug das Leben schwer machte. Oder mit seiner kategorischen Weigerung, die Beamtenbezüge anzutasten, mit der Ministerpräsident Kretschmann erst vor wenigen Tagen in den Rücken fiel. Klaus Schmiedl, SPD-Fraktionschef. Da ist unsere Ansage jetzt einfach mal klar auf dem Tisch. Und dass, wie gesagt, man für Dinge, die im Koalitionsvertrag nicht vereinbart sind, man beide braucht, wird wohl die politische Realität so sein, dass es dann auch nicht kommt. Natürlich ist auch dieser Aspekt der Politik auf Augenhöhe für die Opposition ein gefundenes Fressen. Peter Haug, CDU-Fraktionschef, Oppositionsführer. Die Regierung als solche ist in sich heillos zerstritten. Das zeigt sich immer wieder in Fragen der Verkehrspolitik, in der Frage, wie soll die Haushaltskonsolidierung angegangen werden. Ist ja nichts passiert. Das zeigt sich in der Frage der Bildungspolitik, Stichwort G8 und G9, dass sich hier zwei Partner mehr oder minder auf Augenhöhe gegenüberstehen, aber sie stehen sich nicht nur gegenüber, in vielen Fällen herrscht regelrechter Krieg. Man mag es Politik auf Augenhöhe nennen oder die Mühen der Ebene. Klar ist jedenfalls, dass Grün-Rot nach einem gemeinsamen Jahr noch viel vor sich hat. Stuttgart 21 wurde abgeräumt, aber viele andere Reformvorhaben sind erst angestoßen. Energiewende, neue Bildungspolitik, neue Verkehrspolitik. Und die nächsten 4 Jahre müssen zeigen, dass und ob die neuen Partner es in Baden-Württemberg können. Die Koalition, so Politologe Wehling, hat diese eine Chance und sie muss sie nutzen. Ja, sie müssen es schaffen, das wissen sie auch. Und Kretschmann selber kann sich natürlich vorstellen, auch mit der CDU zu koalieren, aber Ministerpräsident wäre da nicht mehr, denn die CDU wird die stärkste Gruppierung bleiben. Also das weiß alles, sowohl die SPD als auch die Grünen. Und von daher wissen sie, sie müssen in der kurzen Zeit müssen sie liefern, wenn sie ihre Mehrheiten als Koalition behalten wollen.